John Bosafe hatte als Kartenabreißer in der Hochbahn angefangen und sich nach oben gekämpft. Nebenbei hatte er sich als Notar etwas dazu verdient. Er kaufte ein kleines Lebensmittelgeschäft, dann wechselte er ins Bank- und Versicherungswesen. Der Weg nach oben war nicht leicht gewesen, doch Bosafi wurde respektiert und er war ehrlich. Er war stolz auf den Aufstieg seiner Familie und ebenso patriotischer Italiener wie amerikanischer Macher. »Ich schäme mich weder meines Volkes noch meiner Familie oder meines Landes«, sagte er. »Aber der Schweiß auf meines Vaters Stirn macht mich zum Amerikaner.« Bosafi hatte ebenfalls Briefe vom Bund erhalten. Sich zu fügen, war für ihn jedoch undenkbar. Wenn er kapitulierte, würden die Bosafis von der Erfolgsleiter wieder hinab in die stinkenden Mietskasernen gedrückt werden, die derart verpestet waren, dass ein Journalist schrieb, sie könnten New York leicht den Beinamen Stadt der lebenden Toten einbringen. Seine Kinder müssten noch einmal das Schicksal ihres Großvaters durchleben. Doch das war nicht alles. Es wäre obendrein eine Beleidigung aller Italiener. Den anständigen, ehrlichen, hart arbeitenden italienischen Bürgern zuliebe, verkündete der Bankier, werde ich alles opfern, was ich habe. Als die drei Männer ihn um Rat fragten, hatte Bosafi ihnen daher nur eins zu sagen. »Leistet Widerstand. Steht das durch«, riet er ihnen, »nicht nur um euretwillen, sondern für alle anständigen Italiener, die ihr Glück suchen und leichte Opfer der Banditi werden, wenn ihr oder ich solchem Vieh Tribut zollen.« Es gelang ihm, die Männer zu beruhigen und zu ihren Geschäften zurückzuschicken. Doch die drei erhielten weitere Briefe und suchten Bosafi einige Wochen später wieder auf. »Lasst euch nicht erpressen«, drängte er, »sterbt lieber!« Die kleinste Schwachstelle in der Rüstung der drei Freunde hieß, dass die Black Hands ihn nie wieder zufrieden ließe. Jeden Werktag öffnete Mr. Fascietta seinen Laden. Die Kunden traten ein, er schnitt ihnen die Haare und rasierte sie. Er wusste, dass seine Peiniger womöglich unter ihnen waren, doch er hielt durch. Mr. Christina, der Schuster, hatte unterdessen einen Weg gefunden, seine Nerven zu stählen. Bei jeder Erwähnung der Black Hand und bei jedem neuen Brief flüsterte er leise Petrosino. Der Name des Detectives war für ihn eine Art Talisman. So ging es einige Monate.